tieferer Bewusstseinszustände sinken. 10, 9, 8, immer tiefer in mein Inneres. 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich hinein. 4, 3, 2, ich stelle mir nun eine königsblaue Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie dieses tiefe Blau zum Jupiter-Symbol wird, bei purpurrotem Hintergrund, und mache mich bereit, mich auf meinen Wesensanteil Jupiter einzustimmen. Ich verbinde mich mit erweiterten geistigen Horizonten, dem üppig ausreifenden, der sinnvollen Frage, ethischen Gesetzen, im körperlichen Bereich gehören Leber, Blut, Zwerchfell, Rippen und die Sinne dazu. Von meiner Jupiterseite kommen Sinneswahrnehmung, Wertbewusstsein und Urteilsvermögen, Optimismus, besonnenes Expansionsstreben, und ich richte mein Bewusstsein auf Reife, das Wohltuende, Sinneswahrnehmung und Lebenssinn. Mit diesem dunklen Azurblau des Jupiter-Symbols verbinde ich viele Stufen, Wohltäter, Belohnung, Gebote, Glück, großzügige Fülle, religiöse, moralische Werte, Ehre, Gerechtigkeit, Reichtum, überdachte Bögen, repräsentative Architektur, sinnreiches Zusammenfassen der Vielzahl. Tiefer, tiefer, tiefer. Viele weit geschwungene Stufen tiefer. Justiz, Priester, Kirchen, Staatsbeamte, Gesetzgebung, Adel, Operaufführung, Verfeinerung, wohlwollender Berater, Universitätsbildung, Ämter, geistige Ausdrucksfähigkeit, Weltanschauung, Religion, Philosophie, Aufschwung, Ausbau, Erweiterung des Gesichtskreises, geistige Welt, expansive Weiterentwicklung, Ausstellungen, Liberales, Erfüllung, Überfluss, Glückshorn Fortunas, Gewährung von Bitten, unerschütterliche Daseinsfreude, Großartigkeit des Lebens, unbeschränktes Ja zum Leben, getragen vom Sinn desselben. Göttervater Zeus, Weisheitsreligion. Weite Horizonte und Himmelsbläue, Lapis Lazuli, räumlicher Blick in geöffnete Weiten, reife und feierliche Vollendung, Weltanschauung, Religion, Philosophie, Barmherzigkeit und Milde. Aus dieser samtblauen Farbempfindung heraus reift ein Bild. Es wird immer deutlicher. Große, bewaldete Bergkuppen, üppige Vegetation und Laubbäume von riesiger Größe. An den Hängen wachsen Heidelbeeren, Obstbäume in der Fülle erntereifer Früchte, Glockenblumen und Fingerhut, Säulengänge und großzügig modellierte Gebäude unter azurblauem Himmel. Heilkräftige, wohltuende Luft. Ein prächtiger Hirsch zwischen den Bäumen. Grundsätzlich aus allen Situationen jeweils das Bestmögliche zu machen. Allem Erleben und Geschehen einen Sinn geben, drängen hin zu Vollständigkeit, philosophische Fragestellung. Die Atmosphäre ist voll von aromatischem Gewürzduft, Weihrauch, Ideale. Die reife, sinnesbezogener Philosophie. Wahrheitsliebe. Zeremonielle Religionsgebräuche. Im Innersten berührt von Leitbildern. Religiös zelebrierte Sakralhandlungen, Weisheit, Güte, wohlwollendes Dasein, Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber, der so großzügig gestaltete, Ehrfurcht, geistige, zeitlose Wertorientierung, überschauende Ruhe, vereinigt mit dem Streben nach Erweiterung unter Anwendung maßvoller Besonnenheit, Förderung und Erfüllbarkeit, Lebensweisheit und Güte. Wo liegt mein Lebensoptimum? Meine Jupiterseite lässt mich den Sinn meines Lebens suchen und finden und finden und finden. Langsam rückt das Bild weiter und weiter weg, dehnt sich aus in etwas Größeres, in das azurene Blau der Himmelstiefe. Befriedigung, Offenheit, Ehrlichkeit, Freigebigkeit, Betreuung, Tugenden, Entgegenkommen, Ausgleichbestrebungen, Popularität. Sittliche und moralische Werte, Lebensfreudigkeit, höhere Bildung, andere Kulturen, erweiterter Horizont, Zuverlässigkeit, mein Ehrenwort, Gründlichkeit im Tun, Altruismus, Gutmütigkeit, Menschenkenntnis, soziales Empfinden, Ausdehnung, Weite, Aufbau, Überfluss, optimistische Lebensbejahung, ethische Grundlagen, sittliche Reife, großformatige Reifemöglichkeit der Persönlichkeit, verbunden mit Weitblick, lebensnahem Idealismus und Lebensweisheit. Eine Prozession zieht segnend durch die Felder. Meine religiöse Rückbindung. Gerechtigkeit, Dankbarkeit und Sinn statt Zweckmäßigkeiten. Zusammenschau statt Detailwissen. Weise Beurteilungsfähigkeit. Gestaltkraft, die zur Vollständigkeit, zur ganzheitlichen Abrundung meines Wesens drängt. Das Bewusstsein der Menschenwürde bringt soziales Empfinden mit sich. Menschlichkeit bei jeglicher Beurteilung anderer. Hier liegt meine Größe in vorbildlich gelebter Menschenwürde. Königsblaue Weiten. Ich erahne die Komplexität des Lebens, suche nach einem Sinn und dränge nach Erweiterung des eigenen Gesichtskreises. Im körperlichen Bereich gehören zu meiner Jupiterseite Leber, Blut, Zwerchfell, Rippen und die Sensorik dazu. Enthalten im Sinngebenden, in der Ganzheit ahnungsvoller Größenbegriffe. Zutiefst verbunden mit einem sinnerfüllten Optimismus, mit meinem Jupiter, bildet sich nun wieder das samtblaue Jupiterzeichen auf purpurnem Hintergrund, mit dem ich alle nun gemachten Erfahrungen verknüpfe. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. Eins, helles Licht. Zwei, violett. Drei, azurblau. Vier, üppiges Grün. Fünf, poliertes Messinggelb. Sechs, orange. Sieben, purpurrot. Acht, meine Wahrnehmung erweitert sich in meine Körperlichkeit hinein. Neun, positives Glücksgefühl. Zehn, ich fühle mich zufrieden in mir. Deutlich erfahre ich mich in meinem Körper und erkenne das sinnhafte Wunder seiner Funktion. Der Leib ist angenehm behaglich. Gesundheit, Mäßigung, Wohlergehen und geistige Übersicht. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden, balle meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig, pumpend, senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Hellwach, ich fühle mich gut und bin ganz und gar zufrieden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend, senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Ich bin hellwach, fühle mich gut und bin ganz und gar zufrieden.